Kritik und Dialektik sind zwei Wörter, die bei Linken häufig im Einsatz sind, aber häufig in sehr problematischer Art und Weise. Die Worte Kritik und Kritisieren sind höchstwahrscheinlich die mit am meisten benutzten Wörter in linken Texten. Entweder positiv gewertet als Kritik an der Gesellschaft oder negativ gewertet in der Klage, dass man doch nicht immer bloß kritisieren solle, sondern sich endlich auch mal konstruktiv einbringen soll oder einfach mal was tun. In beiden Fällen wird das Wort Kritik so benutzt, dass Kritik die Legitimität von etwas in Frage stellt. Darum wähnt man sich auf der Seite der Kritikerinnen auch als erhaben gegenüber dem Kritisierten. Kritik wirkt deshalb auch faszinierend. Das Elitäre daran wird gerne in Kauf genommen, denn man wähnt sich dadurch näher an der Sonne. Die Position der Kritik einzunehmen ist eine schillernde Position und hat auch ihre Schattenseiten. Denn wird man kritisiert, findet man das unschön. Kritikerinnen gelten darum oft als Spielverderberinnen, Nestbeschmutzerinnen und machen sich äußerst unbeliebt. Kritikerinnen werden schnell einsam. Sie werden meist als übellaunige, nörgelnde Zeitgenossinnen angesehen. Der Glanz der Erhabenheit ist schnell durch den Mief des Stänkerers ersetzt. Darum haben oft beide Seiten ein Interesse daran, dass Kritik doch konstruktiv sein solle. Dann haben nämlich beide was davon. Bloß niemanden vor den Kopf stoßen. So wie man sich umgekehrt ja auch nicht unbeliebt machen möchte und darum seine Kritik lieber solidarisch formuliert. Das Problem ist nur, dass konstruktive Kritik letztendlich immer affirmativ bleibt. Mit ihr kann man zwar einzelne Ausführungen oder Gestaltungen kritisieren, zum Beispiel einzelne Spielzüge eines Spiels, nicht aber das Spiel selbst. Wenn man das Spiel selbst in Frage stellt, ist man der Spielverderber. Konstruktive Kritik kann also niemals radikal im Wortsinne sein, das heißt an die Wurzel gehen. Kritik, die die Verhältnisse radikal in Frage stellt, muss an der Wurzel ansetzen, alles in Frage stellen und das heißt zunächst destruktiv sein, wie schon Walter Benjamin feststellte. Er sagte, die Konstruktion setzt die Destruktion voraus. Was heißt hier aber Konstruktion? Sicherlich etwas anderes, als die Propagandisten einer konstruktiven Kritik meinen. Denn sie steht unter der Voraussetzung der Destruktion. Woher aber nimmt sich eine destruktive und daher delegitimierende Kritik ihrerseits ihre Legitimität? Wie schafft sie es, ihren Gegenstand auch wirklich zu treffen, um eine Veränderung herbeizuführen, ihm also nicht äußerlich zu bleiben? Kann eine destruktive bzw. den Gegenstand delegitimierende Kritik überhaupt und zugleich eine immanente Kritik sein? Was heißt immanente Kritik? Heißt das, dass man sich nun doch auf das Spiel einlassen muss, um es kritisieren zu können? In meinem Vortrag möchte ich zunächst mit solcherlei Fragen beginnen. Es gilt hierbei zu fragen, was Kritik eigentlich heißt, was unter immanenter Kritik vorzustellen ist, die fast, möchte man sagen, dennoch oder vielleicht deshalb radikal ist. Es wird sich dann zeigen, dass immanente Kritik gar nicht anders kann, als dialektisch zu sein. Damit sind wir beim nächsten unklaren Begriff. Was heißt dialektisch? Spätestens seit der Traditionsmarxismus den Begriff Dialektik zum Containerwort ausgehöhlt hat, ist es angebracht, skeptisch zu sein, wenn das Wort Dialektik fällt. Alle dialektischen Begriffe, wie zum Beispiel Negation der Negation oder Identität von Identität und Nicht-Identität, wurden zu Hohlformeln, mit denen jeder problematische Sachverhalt zu erklären versucht wurde. Sobald eine Denkaporie auftaucht, also dass zwei Erklärungsvarianten, die beide plausibel sind, aber nicht beide zugleich gelten können, oder ein als widersprüchlich empfundener Sachverhalt auftaucht, ist man schnell bei der Hand zu sagen, es trifft halt beides zu, oder man muss das Ganze halt dialektisch sehen. Dabei wird es dann meist belassen und alle bekopfnicken eine solche Aussage. Begriffen wird damit aber gar nichts. Das Dialektische der Kritik wird oft versucht, in Formeln zu gießen. In der Schule lernt man, dass Dialektik ein Dreischritt sei: These, Antithese, Synthese. Jede Erörterung im Aufsatz wird meist so aufgebaut. Andere bekannte Formeln sind auch die von Friedrich Engels sogenannten Grundgesetze der Dialektik. Da wäre erstens das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt. Zweitens das Gesetz der Negation. Drittens das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze bzw. Einheit und Kampf der Gegensätze. Im Stalinismus wurde dann darüber gestritten, ob diese Gesetze noch durch ein, eventuell sogar zwei weitere ergänzt werden müssten. Aber das kann man jetzt auch ignorieren voll. Irgendwann war alles irgendwie dialektisch. Schauen wir uns mal die Formeln an und suchen dazu passende Sachverhalte. Zum Beispiel erstens der Wasserdruck in einem Dampfkessel. Ist der Druck zu hoch, explodiert der Kessel. Oder als Formel ausgedrückt, Quantität schlägt in Qualität um. Pflanzenwachstum. Der Keim negiert den Samen, die gewachsene Pflanze den Keim und so weiter und so fort. Negation der Negation. Zu Recht stellt sich bei einer solchen Naturdialektik die Frage, wer denn das Subjekt ist, das negiert, etwa ein Gott? Einheit und Kampf der Gegensätze, die sich gegenseitig durchdringen. Herren sind ja auch irgendwie immer von ihren Sklaven abhängig und umgekehrt. Insofern ist auf eine bestimmte Art der Sklave ja irgendwie auch Herr, wie der Herr ja wegen seiner Abhängigkeit auch irgendwie Sklave ist. Eine solche Denkfigur lässt dann zwei Richtungen zu. Zum einen die konservativ bewahrende Harmonie dieser Gegensätze, Yin und Yang, oder wie Mao sagte, aus eins wird zwei. Aber Mao sagte auch, es gibt auch eine revolutionäre, und es wäre aus eins wird zwei. Eigentlich klingt doch das alles sehr plausibel, oder? Aber durchaus zu Recht wurden solche Schematismen kritisiert. Schon Hegel nannte sie verächtlich leblos. Marx nannte sie scholastisch und Adorno bezeichnete sie als klappernde Schemata. Durch rein formalisierte Schematisierungen wird Dialektik sachlich entkernt, sie wird damit unsachlich, ungegenständlich und damit zum Unwesen. Marx sagte einmal beiläufig, ein ungegenständliches Wesen ist ein Unwesen. Dialektik analog einer formalen Logik lehren und lernen zu wollen, sei, wie Hegel sagte, schwimmen lernen zu wollen, ohne ins Wasser zu gehen. Dialektik also mit solcherlei Schematismen zu identifizieren, führte auf der anderen Seite dazu, sich von der Dialektik ganz zu verabschieden, weil man hinter dem Begriff Dialektik eine Hohlformel vermutete, die alles und nichts bedeutet. Wer also heute noch von Dialektik spricht, befindet sich in einer Bringschuld. Diese Bringschuld versuche ich mit dem heutigen Vortrag ein Stück weit einzulösen. Er ist wie folgt aufgebaut. In einem ersten Schritt soll der Frage nachgegangen werden, was immanente Kritik heißt. In einem zweiten Schritt soll gezeigt werden, dass immanente Kritik immer schon dialektisch sein muss und ist. Vorab kann man also sagen, dass Dialektische bezeichnet immer ein Verhältnis. Doch umgekehrt ist jedes Verhältnis immer schon dialektisch. Nicht immer schon dialektisch, sondern sogar im Gegenteil. Es stellt sich als starr oder fixiert dar, also als völlig undialektisch. Drittens, anhand der Logik des Anfangs will ich der Frage nachgehen, die schon Hegel gestellt hat, wie kann und soll Kritik überhaupt anfangen? Also damit soll dann das Dialektische einer immanenten Kritik plausibel gemacht werden. Es kann hier in einem Vorgriff schon mal Folgendes angedeutet werden. Das Begreifen, was ein Verhältnis ist, ist immer auch schon ein Begreifen davon, was Totalität und was ein dialektischer Widerspruch ist. Über den Begriff Totalität als ein sich dynamisch widersprüchlich entwickelndes Verhältnis von Verhältnissen wird dann im vierten und letzten Teil zu sprechen sein. Wenn also eine solche Plausibilisierung von Dialektik heute jetzt bei diesem Vortrag nur einigermaßen gelingen sollte, dann können wir angesichts des Themas schon hoch zufrieden sein. Das bedeutet aber auch, dass ich auf eure Mitarbeit angewiesen bin. Wenn ihr etwas nicht versteht, müsst ihr mich sofort unterbrechen und fragen. Denn es kommt sehr darauf an, den einzelnen Schritten, die ich entwickeln werde, auch wirklich Schritt für Schritt zu folgen. Also deswegen, wenn man einen Schritt nicht kapiert, bitte lieber gleich sofort fragen. Das Thema an sich ist nicht nur der Versuch, dieses an einem Sonntagnachmittag behandeln zu wollen, steht für mich und ich denke für alle anderen auch eigentlich eine Überforderung dar. Die Idee war schon völlig vermessen und ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, innerhalb weniger Stunden auch nur eine oberflächliche Ahnung vermitteln zu wollen, was Dialektik und Kritik heißen kann, geschweige denn, einem solchen Thema voll und ganz gerecht zu werden. Ich muss also all diejenigen gleich von vornherein enttäuschen, die hierher gekommen sind, um endlich mal griffig dargestellt zu bekommen, was Dialektik und Kritik eigentlich heißt. Ich kann und will hier keine Definitionen liefern, sie wären nämlich von vornherein falsch. Des Weiteren können wir heute auch nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Denn die ganze Philosophiegeschichte und darüber hinaus auch die ganze Geschichte der Gesellschaftskritik und der Ideologiekritik ließe sich am Begriff Dialektik aufrollen. Aber auch binnenbegrifflich werde ich nicht einmal mein auf der SZ-Website so vollmundig angekündigtes Versprechen einlösen können, nämlich auf die für die Dialektik sehr, sehr wichtigen Begriffe zu sprechen zu kommen, geschweige denn sie klären zu können. Vieles kann heute nur angedeutet bleiben, zum Beispiel das Verhältnis von Schein, Wesen und Erscheinung, das Problem der Unmittelbarkeit und der Vermittlung, das Verhältnis von Abstraktion und Konkretion oder die Dialektik zwischen dem Abstrakt-Allgemeinen, dem Konkret-Allgemeinen, dem Besonderen und dem Einzelnen oder die Kategorien des Prozesses der Veränderung und der Aufhebung. All dies so behandeln zu wollen, wie es nötig wäre, ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Dann säßen wir noch das nächste halbe Jahr da. Damit nicht nur mehr Zeit drauf geht, stürzen wir uns einmal einfach in die Sache selbst. Zunächst geht es um Kritik. Marx schrieb in seiner frühen Phase einmal: Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Was heißt Kritik der Religion und warum ist sie Voraussetzung aller Kritik? Zunächst ist mit Religion nicht nur bloßer Gottesglaube gemeint oder Glaube an ein Jenseits oder nichtmenschliche höhere Mächte, die das menschliche Schicksal steuern, sondern ganz allgemein, wie Marx weiter ausführt, meint Religion ein verkehrtes Weltbewusstsein. Weiter im Zitat: Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, das heißt Ehrenpunkt, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Die Wirkmächtigkeit der Religion besteht also in erster Linie darin, dass sie mit dem alltäglichen Denken korrespondiert und dort ihre wesentliche Verankerung findet. Denn gerade das Alltagsbewusstsein und alle mit ihm verbundenen Vorstellungen sind es, die hochgradig religiös sind. In Bezug auf das alltägliche Denken können wir uns also an denselben Charakterisierungen orientieren, die Marx der Religion zuschreibt. Im vorigen Zitat zählte Marx zum Beispiel erstens auf: wesentlich verkehrtes Weltbewusstsein. Verkehrungen können etwa sein, dass Teilperspektiven als etwas Ganzes genommen werden oder dass Subjekte mit Objekten verwechselt werden und umgekehrt. Ihr erinnert euch an den negativen Nachmittag zu Fetischismus, da hatten wir es ja auch ständig von den Verkehrungen. Zweitens schreibt Marx der Religion zu, ein enzyklopädisches Kompendium zu sein, also populäres Faktenwissen, so auch Positivismus und damit unhistorisches Denken. Drittens sei Religion enthusiastisch, das heißt aber auch subjektivistisch, zum Teil gefühlsgeleitet, gefühlsduselig. Dies ist aber nicht zu verwechseln mit leidenschaftlich. Kritik kann und soll nämlich leidenschaftlich sein. Leidenschaft betrifft nämlich ein ganzes Subjekt-Objekt-Verhältnis. Es leitet sich nämlich her von Leiden. Ganz im Gegenteil. Oder es leitet sich auch her von Erleiden. Also es ist immer ein Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Viertens ist die Religion für Marx Trost- und Rechtfertigungsgrund. Und fünftens hochgradig moralisch. Dies führt zu einer dogmatischen Ethik, bei der man glaubt, immer schon zu wissen, was richtig und falsch ist, ohne dies zu prüfen oder zu reflektieren. Kritik dagegen leitet sich vom griechischen Kritike Techne, das ist die Kunst der Beurteilung, her. Die Kunst der Überprüfung. Überprüft wird im religiösen Denken sowie im Alltagsdenken nichts. Es wird einfach hingenommen, es wird geglaubt. Gegen all die aufgezählten Momente, und man könnte sicherlich noch mehr aufzählen, des alltäglichen religiösen Denkens, rennt eine emanzipatorische Gesellschaftskritik beständig und immer wieder aufs Neue an, solange die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre katastrophische innere Dynamik so sind, wie sie nun mal sind. Das Alltagsbewusstsein ist also religiöses Bewusstsein. Der moderne bürgerliche Alltag stellt sich dar als ein Tummelplatz von wenig bis gar nicht hinterfragten Ideologien, Traditionen und Konventionen. Das Alltagsbewusstsein ist bedingt durch die, wie Marx dies nennt, Gestaltungen des Scheins. Das heißt, zum einen durch ökonomische Kategorien, also durch die Wert- und Warenform, Geldform und Kapitalform, durch staatsrechtliche Kategorien, durch politische Kategorien, durch theologische, moralische und magische Verhaltensformen, durch populär aufbereitete wissenschaftliche Befunde, durch ästhetische Kategorien und ganz allgemein durch kulturelle Vorstellungen. Zugleich ist das Alltagsdenken aber auch die Bewusstseinssphäre, in welcher sich Unmut äußert. In Unlust, Schmerz und Ohnmachtsgefühlen, die man nicht haben will. In Zuständen und Emotionen, die man irgendwie vermeiden, negieren möchte. Neben der Positivität des Tatsachendenkens und des Glaubens an das Fatum im Sinne, es ist nun mal, wie es ist, findet sich also gleichzeitig eine Art unbestimmter, diffuser Negativität, nämlich bestimmte Zustände vermeiden, verhindern oder weghaben zu wollen. Gleichwohl ist diese diffuse Negativität nicht minder religiös und sicherlich kein Anlass zur Hoffnung für eine emanzipatorische Gesellschaftskritik. Worauf es mir hier zunächst ankommt, ist eine Zustandsbeschreibung des Alltagsbewusstseins, wie es generell und sicherlich auch bei uns selbst immer wieder anzutreffen ist, nämlich als Mischform aller möglicher vorgefundener und unhinterfragter ideologischer Bewusstseinszustände. Die Kritik der Religion und Verhaltensweisen natürlich. Die Kritik der Religion kann nämlich gar nicht anders als an den bestehenden Zuständen anknüpfen, beziehungsweise genauer sich aus diesen heraus entwickeln. Hat dann aber Kritik der Religion nicht selbst eine religiöse Form? Ist sie also von der Religion bestimmt, die sie doch eigentlich zu kritisieren beansprucht? Die Aussage Kritik der Religion ist darum auf zweierlei Arten zu lesen, die, wie noch zu zeigen ist, beide zugleich gelten. Naheliegend ist der Genitivus Objektivus, also Kritik an der Religion. Und zum Zweiten als Genitivus Subjektivus, also Kritik mittels der Religion. Kritik der Religion als Kritik mittels der Religion, letzteres erscheint also eher merkwürdig und vielleicht auch abwegig. Denn es ist doch gerade die Religion, die man so gerne kritisieren möchte. Darum der Schocker. An ihrem Ausgangspunkt kann die Kritik der Religion zunächst gar nicht anders, noch gar nicht eine Kritik an diesem religiösen Denken sein, sondern sie kann zunächst nur eine Kritik sein, die selbst religiös ist, also dem Religiösen verhaftet ist, denn sie stammt daraus. Kritik ist also zunächst selbst religiös motiviert, das kann auch gar nicht anders sein. Denn wie vorhin gezeigt, liegen das alltägliche und das religiöse Denken nahe zusammen. Jedes Denken ist zunächst alltägliches Denken, beinhaltet alltägliche Vorstellungen, muss sich zunächst der Alltagssprache ihrer Worte und ihrer ideologisch besetzter Begriffe bedienen. Auch die Kriterien kritischen Denkens müssen zunächst allesamt diesem Bereich entnommen sein. Woher sollten sie denn anders kommen? Kritik kann, wenn sie beginnt, also niemals eine Creatio ex nihilo sein, also aus dem Nichts entstammen. Sie kommt immer irgendwo her. Zum einen wäre die Vorstellung einer Creatio ex nihilo selbst wieder eine religiöse Vorstellung. Zum anderen, sollte so etwas möglich sein, würde Kritik dann entweder am Gegenstand der Kritik vorbeigehen oder zumindest ihm äußerlich bleiben. Es ist leicht zu zeigen, dass jede Kritik, die ihrem Gegenstand äußerlich ist, also einen Standpunkt außerhalb des zu kritisierenden Gegenstand einnimmt, selbst wiederum religiös ist. Sie müsste den Standpunkt rechtfertigen, von wo aus sie formuliert ist. Sobald sie das anfängt, lässt sich ein solcher Versuch der Rechtfertigung leicht hinterfragen, indem zum Beispiel gefragt wird, woher denn die Kriterien für die Rechtfertigung stammen und wie sie ihrerseits zu rechtfertigen wären. Man erkennt leicht, dass das zu einem endlosen Unterfangen werden würde, zu einem Fass ohne Boden. Dieses Rechtfertigen bis ins Unendliche wäre nur dadurch zu umgehen, dass die Rechtfertigungen oder Begründungen an irgendeiner Stelle dogmatisch abgebrochen würden. Damit wiederum hat sich eine solche Kritik selbst erledigt, denn Dogmatismus gehört wesentlich dem Bereich der Religion an. Er ist sogar wesentliches Merkmal von der Religion. Es scheint also zunächst, als ob man aus dem Umkreis der Religion gar nicht herauskäme, selbst mit einer äußerlichen Kritik nicht. Und dass eine Kritik der Religion immer auch selbst religiös bleiben müsste, also niemals zu einer Kritik an der Religion, die diese vollkommen überwindet, kommen könnte. Also das skizzierte Dilemma besteht darin, erstens immanent zu bleiben, das heißt, sich der ideologisch besetzten Begriffe und Vorstellungen bedienen zu müssen, die es doch zu kritisieren gilt. Zweitens besteht das Dilemma darin, dass eine Kritik, die einen Standpunkt außerhalb des zu kritisierenden Gegenstands einnimmt, zum einen Gefahr läuft, den Gegenstand der Kritik gar nicht zu treffen, eben weil die Kritik äußerlich bleibt, und zum anderen ist sie gezwungen, ihren Standpunkt zu rechtfertigen und kann nicht umhin, an irgendeinem Punkt dogmatisch zu werden. Eine äußerliche Kritik kann für eine Ideologiekritik also nicht in Frage kommen. Es ist die Kritikform, derer sich Theologen und Moralisten bedienen, also alle, die meinen, einen archimedischen Punkt zu besitzen, von dem aus sie Kritik üben könnten. Der Ideologiekritik bleibt nur der Weg der immanenten Kritik. Wie kann diese aber sich von den Voraussetzungen lösen, die sie gezwungen ist, einzugehen? Eben dadurch, dass sie als Voraussetzungen erkennt, diese gegen sich selbst wendet. In der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, aus dessen Text ich ja vorhin schon zitiert habe, schreibt Marx darum weiter: Das religiöse Elend ist im einen der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Also auch wenn die Religion verkehrter Geist ist, ist sie immerhin geistvoll. So auch das alltägliche Bewusstsein, auch wenn es verkehrtes Bewusstsein ist, so ist es doch immerhin ein Bewusstsein. Es lässt sich dann nämlich von einem solchen Bewusstsein heraus fragen, wodurch es bestimmt ist. Was sind seine Voraussetzungen? Was wirkt in ihm? Durch was wird es beherrscht? Wie kommt es zustande? Was sind seine wesentlichen Bedingungen? Das Tolle am Bewusstsein ist, dass es sich selbst zum Gegenstand machen kann. Instinkthaftes Verhalten kann sowas nicht. Das Bewusstsein kann also sich von sich selbst distanzieren, einen Selbstunterschied machen. Der Begriff dafür ist Reflexion. Dadurch ist dieses Bewusstsein aber auch nicht mehr, wie es ist. Es ist dann nämlich ein Denken vom Denken. Es ist aktiv, also Subjekt, denn es denkt. Und zugleich ist es passiv, also Objekt. Es denkt sich als Gegenstand. Hier zeigt sich ein Widerspruch. Wie kann etwas zugleich Subjekt und Objekt sein, also Instanz der Aktivität und zugleich passiver Gegenstand? Was an diesem Beispiel gezeigt werden sollte, ist nun dreierlei und jetzt von hinten her aufgerollt. Erstens sollte zuletzt angedeutet werden, dass sobald Kritik anfängt, und zwar als immanente, Widersprüche auftreten, die wir nun in einem Vorgriff noch unbestimmt als dialektisch bezeichnen können. Zweitens sollte am Beispiel des Denkens eine erste Ahnung gegeben werden, dass analog dazu Kritik auch immer selbstreflexiv ist, ein reflexives Verhältnis zu sich haben muss. Das heißt, zu ihrer eigenen Tätigkeit und ihren eigenen Ansprüchen. Die Bedingungen und Kriterien der Kritik werden selbst zum Gegenstand der Kritik, wenn Kritik wirklich immanent ist. Drittens heißt einen immanenten Anfang der Kritik zu wählen, dass im Gegensatz zur Einnahme eines Standpunkts außerhalb möglichst nichts in den zu betrachtenden Gegenstand von außen hineingetragen werden soll, hineinprojiziert wird. Kritik sollte nicht schon Vorab-Urteile treffen bzw. Vorurteile besitzen. Möchte man vermeiden, dass hinterher immer nur etwas herauskommt, was man vorher schon als Setzungen hatte. Wenn man sich aber voll und ganz auf den Gegenstand eingelassen hat, wie kommt man nun über ihn hinaus? An der Kritik der Religion zeigt sich die prinzipielle Schwierigkeit eines jeglichen Anfangs. So wie dort lässt sich auch ganz allgemein sagen, dass man sich einen Gegenstand der Kritik ja nicht unbedingt aussucht, sondern man ist von ihm betroffen oder steckt mitten in ihm drin. Man kann sich ihm daher auch nicht entziehen. Ähnlich wie wenn man erschrickt und man nicht weiß, wovor man erschrocken ist. Es ist einfach unmittelbar da und wirkt. Wenn ich nun wissen möchte, was das ist, wie und warum es wirkt, wäre es ja falsch, eine vorschnelle Antwort zu geben. Ich muss den Sachverhalt vorurteilslos prüfen, was zugleich auch heißt, dass ich meine Urteile und meine Urteilsfähigkeit mitprüfen muss. Also wenn ich erschrecke, dann kann das mehrere Sachen sein. Dann kann entweder ein Blitz neben mir eingeschlagen sein oder ich hab mich im Tagtraum befunden und bin irgendwie aufgewacht und erschrocken. Also ich kann nicht bloß den äußeren Gegenstand reflektieren, sondern ich muss ja auch mich selber reflektieren dabei, weil ich ja noch gar nicht, wenn es wirklich der Anfang radikal gedacht ist, dann kann ich noch gar nichts wissen. Was ich bisher gemacht habe, ist ja einfach zu sagen, was immanente Kritik im Idealfall nicht sein soll. So, wie es möglich ist und wie es sein kann, das muss man jetzt so langsam sich erarbeiten. Und ich wollte an dem Beispiel auch zeigen, dass man immer schon betroffen ist. Also man kann nicht sagen, ich suche mir jetzt von außen her einen Gegenstand aus und den möchte ich jetzt fein säuberlich kritisieren, sondern man steckt immer schon mittendrin, vor allem bei so Sachen wie Kritik der Religion oder auch Gesellschaftskritik. Man ist ja Teil der Gesellschaft. So. Also ich muss den Sachverhalt vorurteilslos prüfen, was zugleich auch heißt, dass ich meine Urteile und meine Urteilsfähigkeit mitprüfen muss. Ich kann nicht nur unmittelbar den Sachverhalt prüfen, sondern ich muss auch das Prüfen selbst prüfen. Es zeigt sich schon hier, dass Kritik in diesem Fall zunächst das Prüfen immer auch selbstreflexiv ist. Denn wenn ich einfach irgendwelche Prüfinstrumente auf den zu prüfenden Sachverhalt loslasse oder anwende, wie es immer so heißt, oder irgendwelche Regeln des Prüfens heranziehe, ist ja noch lange nicht gesagt, ob sie dem Sachverhalt auch wirklich angemessen sind. Weil man könnte sich ja fragen, warum die Instrumente und nicht irgendwelche andere. Man kann nicht umhin unmittelbar mit dem Prüfen anfangen, aber man kann gleichzeitig auch nicht unmittelbar tun. Man kann noch gar nicht wissen, wie man prüft. Also wir haben hier schon einen ersten dialektischen Widerspruch. Man muss unmittelbar anfangen, weil man sich gar nicht entziehen kann. Man kann eigentlich nicht unmittelbar anfangen. Oder anders ausgedrückt, der Anfang ist notwendig und beliebig zugleich. Das heißt, man kann nicht nicht anfangen, aber man kann zugleich auch immer nur irgendwie anfangen. Wenn man schon meint zu wissen, wie man anfängt, welche Regeln des Prüfens man in Anschlag bringen soll, ist man nicht nur dogmatisch, sondern hat auch schon seine Vorurteile. Man hat schon Urteile getroffen, weil sonst könnte man ja gar nicht wissen, welche Regeln des Prüfens man heranziehen sollte. Kritik sollte im Idealfall nichts in die zu kritisierenden Vorstellungen oder Sachverhalten hineintragen. Die, sagen wir mal, alltagsreligiöse Vorstellung, von der man betroffen ist, soll zunächst unmittelbar so genommen werden, so wie sie scheint, wie sie ist. Also scheinen und sein fällt in dem Fall zusammen, ist nicht unterscheidbar. Also nebenbei, etwas unmittelbar Angetroffenes, von dem wir also betroffen sind, scheint zunächst so, wie es ist, und es ist so, wie es scheint. Oder anders ausgedrückt, Schein und Sein sind hier identisch. Der Schein ist auch nicht bloß eine falsche Vorstellung, die ich durch eine richtige ersetzen könnte, denn dadurch, dass ich mich ihm nicht entziehen kann, ich also von ihm unmittelbar betroffen bin, zeigt er auch schon seine Wirkmächtigkeit. Das heißt, er ist wirklich. Also Wirklichkeit ist auch noch ein bisschen was anderes als Realität. Wirklichkeit meint das Wirken, die Aktualitas dran. Realität kann auch Möglichkeiten bedeuten. Also berühmte Beispiel mit der Wasserlöslichkeit des Zuckers. Zucker ist auch wasserlöslich, wenn er sich nicht löst. Aber er löst sich nur wirklich, wenn er sich löst. Also wieder zurück zur Prüfung unseres unmittelbar angetroffenen Sachverhalts, von dem wir betroffen sind. Wenn ich den Sachverhalt, von dem ich betroffen bin, also wirklich erfassen möchte, wie er ist und wie er sich darstellt, wie er scheint, dann muss ich mich von allen Vorurteilen verabschieden. Das heißt, ich muss auch meine eigenen Vorurteile prüfen, mein eigenes Vorgehen immer wieder auf den Prüfstand stellen. So wie normalerweise auch ein Detektiv vorgehen sollte. Es ist nur klar, dass etwas ist, aber weder was, wie, warum oder wodurch es ist. Man kann also nur sagen, es ist. Und schon, dass das, was ist, ein Es ist, ist schon viel zu viel gesagt. Eigentlich haben wir nichts weiter als Sein. Das, was ist, ist Sein, völlig unbestimmtes Sein, durch nichts begrenzt oder unterschieden, völlig bestimmungslos. Ohne dass wir mit Bestimmen desjenigen, von dem wir betroffen sind, angefangen haben, haben wir dennoch schon etwas getan, nämlich negiert. Wir sind bisher negativ vorgegangen. Wir haben gesagt, dass wir keine Vorurteile in den Sachverhalt legen wollen. Sie werden also negiert, die Vorurteile. Wir haben damit versucht, alle Vorabbestimmungen abzuziehen. Das heißt, alle Bestimmungen negiert. Wir haben gesagt, dass wir beim Prüfen, wie wir beim Prüfen nicht vorgehen wollen. Also sind wir schon vorgegangen, nämlich negativ, die ganze Zeit schon. Daraus folgte unser nächster Widerspruch. Indem wir das tun, gehen wir nämlich ja schon vor. Und das bestimmt auch schon unser Vorgehen. Denn es ist eine Formbestimmung unseres Vorgehens. Es ist negatives Vorgehen. Die Formbestimmung ist das Negative. Wir haben doch eigentlich noch gar nicht angefangen, den Sachverhalt zu bestimmen. Und dennoch haben wir schon angefangen. Wir haben bestimmt, dass das Sein, das wir noch nicht bestimmt haben, zunächst bestimmungslos ist, ohne Bestimmung. Und falls es irgendjemand jetzt schon bemerkt hat, wir sind also mittendrin im Anfang der Hegelschen Wissenschaft der Logik und mitten in dem, was Hegel Logik des Anfangs nennt. Der erste Abschnitt in der Wissenschaft der Logik beginnt mit Sein und fängt daher auch an mit Sein, reines Sein, ohne alle weiteren Bestimmungen. Versuchen wir uns einmal ein solches reines Sein, ohne alle weiteren Bestimmungen, vorzustellen. Und zwar mal ganz radikal vorzustellen. Also stellen wir uns ein Sein vor, mal so als Experiment, und versuchen das völlig ohne Bestimmungen, ohne Unterscheidungen vorzustellen. Wo landen wir da? Dies mündet in den Versuch, sich einen völlig leeren, unbestimmten, durch nichts unterschiedenen Vorstellungsgegenstand vorzustellen. Doch woran ist dieser zu fassen? Zunächst einfach nur negativ an seiner Unbestimmtheit, an seiner Unmittelbarkeit. Daran, dass er nicht unterschieden ist und ohne Inhalt. Es erweist sich, dass die Vorstellung vom reinen Sein, also eine nicht basale, nicht überbietbare basale Vorstellung ist. Es ist sozusagen auch die Unvorstellung. Doch so eine Unvorstellung ist zugleich ja auch eine Vorstellungslosigkeit. Aber eine Vorstellung, die sich als Vorstellungslosigkeit auszeichnet, ist keine mehr. Entsprechend lautet Hegels Schlusssatz bei dieser Einführung des Seins: Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare, ist in der Tat nichts und nicht mehr und nicht weniger als nichts. Ein solches vollkommen bestimmungsloses Sein ist also dasselbe wie Nichtsein. Oder kurz, es ist nichts. Entsprechend bei Hegel, das Sein ist nichts. Also dieser Satz. Aber was ist dieses Nichts? Hegel dazu, nichts, das reine Nichts. Es ist einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit, Ununterschiedenheit in ihm selbst. Versucht man, sich jetzt etwa auf der anderen Seite ein reines Nichts vorzustellen, so ist das Einzige, was angetroffen werden kann, eine Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit. Doch das war ja schon das Kennzeichen vom reinen Sein. Genau diese Bestimmungen haben wir auch schon beim reinen Sein angetroffen. Das reine Sein und das Nichts sind hinsichtlich ihrer Bestimmungslosigkeit dasselbe. Sie sind beide nicht bestimmt, also bestimmungslos. Dennoch würde man beim reinen Sein sagen, dass es bestimmungslos ist, weil es noch nicht bestimmt ist. Es ließe sich ja bestimmen. Auch wenn es dann nicht mehr das reine Sein ist, sondern ein bestimmtes Sein. Es ist aber noch Sein. Anders beim Nichts. Sobald eine Bestimmung an es herantritt, ist es kein Nichts mehr, sondern ebenfalls ein irgendwie geartetes bestimmtes Sein. Man würde ja nicht sagen, ein bestimmtes Nichts. Das Sein bietet somit die Möglichkeit, bestimmt zu werden, während das Nichts die Möglichkeit nicht bietet. Man sieht, das reine Sein und das Nichts sind inhaltlich gesehen dieselben. Sie haben denselben Inhalt, nämlich keine Bestimmung. Sie sind verschieden hinsichtlich ihrer Form, ihrer Funktion. Weil das reine Sein lässt sich bestimmen, während das Nichts sich nicht bestimmen lässt. Wie aus den Erläuterungen sicherlich ersichtlich geworden ist, führt der Satz, das Sein ist das Nichts etwas vor. Heutzutage würde man sagen, es ist ein performativer Satz, denn indem der Satz gesagt wird, führt er zugleich was vor. Wie bei performativen Sätzen sind sowas wie eine Sektflasche an ein Boot zu werfen, ich taufe dich auf den irgendwas. Also die Aussage und das Tun ist dasselbe in dem Moment. Oder ich verspreche dir morgen zu kommen, ist schon im Ausspruch eine Selbstverpflichtung mir gegenüber. Beispielsweise. Genau. Also der Satz, das Sein ist das Nichts, führt etwas vor. Denn indem er gesagt wird, führt er nämlich sowohl Identität als auch Nicht-Identität vor. Und zwar gleichzeitig. Das Sein ist das Nichts, ist also die elementarste Vorführung der berühmten Formel Identität der Identität und Nicht-Identität. Allerdings muss man zu dieser Formel sagen, und deswegen sage ich auch bewusst Formel, Hegel benutzt die selbst meistens im Vorwort oder in Erläuterungssätzen. Das ist kein theoretischer Begriff bei ihm. Der Satz, das reine Sein ist das Nichts, ist kein Aussagesatz. Also Aussagesätze haben eine Form wie zum Beispiel X ist P, der Baum ist grün oder sowas. Man hat irgendeinen Gegenstand, der wird durch irgendein Prädikat näher bestimmt. Wenn ich beim Aussagesatz auf der einen Seite was mache, passiert gleichzeitig auf der anderen Seite was. Wenn ich hier der Baum einsetze, dann ist hier gar nicht mehr viel möglich. Es ist noch wahnsinnig viel möglich, aber nicht alles möglich. Ich habe also schon vieles ausgegrenzt, was nicht mehr geht auf der Seite. Genau umgekehrt, wenn ich hier ein Prädikat einsetze, grün beispielsweise, oder ist grün oder grün sein, dann ist hier nicht mehr so arg viel möglich. Also das sind noch Bäume, Frösche oder sonst Bullen oder sonst was möglich. Also immer, wenn man auf der einen Seite was macht, passiert auf der anderen Seite was. Beziehungsweise ist irgendwas nicht mehr möglich. Man hat schon was ausgegrenzt. Gleichzeitig sind aber Aussagesätze auch die basalsten Sätze überhaupt, in denen sich unser Wissen ausdrückt. Wenn wir das mal völlig reduzieren und hier alles negieren und hier auf der Seite alles negieren, dann haben wir bloß ist irgendwas Leeres. Irgendwas ist irgendwas. So. Man sieht schon, das ist selber schon ein Verhältnis. Das zeigt sich auch schon daran, wie vorhin, dass wenn man auf der einen Seite was macht, auf der anderen Seite was passiert, wie umgekehrt. Es ist immer schon ein Verhältnis gegeben. Lässt man das weg, dann ist gar nichts mehr möglich, also auch keine Aussagen mehr. Also das Basalste überhaupt, was übrig bleibt, ist dieses Ist. Im Deutschen hat man schön die Möglichkeit, alle Verben zu Substantive zu machen. Das Substantiv von ist. Sein. Also Sein ist immer schon eine Relation, ist immer schon ein Verhältnis. Wenn wir uns jetzt in dem Kosmos des Wissens oder der Sprache bewegen. Und dieses Verhältnis, wenn dieses Verhältnis völlig bestimmungslos gedacht wird, also hier keine Bestimmungen und hier keine Bestimmungen sind, dann sagt dieser Satz natürlich nichts aus. Deswegen Sein und Nichts, also jetzt nur an dem Beispiel, bei Hegel ist das noch wesentlich radikaler und basaler gedacht, deswegen hat er am Anfang auch keinen Satz, sondern nur Sein, reines Sein, das ist ja nicht mal ein Satz. Deswegen ist das Sein und das Nichts dasselbe. Also der Satz, das Sein ist das Nichts, wäre jetzt, ist ein anderer Satz als ein Aussagesatz. Weil wir haben hier kein Subjekt und hier kein Prädikat. Also das Sein ist nicht näher bestimmt durch das Nichts, wie der Baum ist grün. Sondern wir haben hier was anderes. Nämlich einen Satz, der irgendwas vorführt. Das ist eine andere Satzform. Wir können hier nämlich unterschiedliche Akzente aussetzen. Das Sein ist das Nichts. Oder das Sein ist das Nichts. Je nachdem, wie man den Akzent setzt, hat man auch andere Bedeutungen. Und das ist dann auch der spekulative Satz. Das nennt Hegel spekulativer Satz. Spekulation leitet sich her von Spiegel, Spekulum oder auch von Spekulare, erspähen. Also nicht wie im Alltagsdenken spekulativ ist irgendwie Fantasien walten lassen oder sowas, sondern ein Späher prüft ja auch sein Gelände, auf dem er sich bewegt. Also spekulative Sätze, die zeigen auch was, weil sie spiegeln und sie prüfen gleichzeitig auch was. Und sie prüfen sich selber. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass das reine Sein ein Subjekt jetzt wäre und es durch das Nichts dann als Prädikat näher bestimmt sei. Denn sowohl das reine Sein wie auch das Nichts sind ja beide unbestimmt. Hinsichtlich ihres Inhalts sind sie identisch. Hinsichtlich ihrer Form bzw. ihrer Funktion sind sie nicht identisch. Das reine Sein ist das Nichts, ist also eine Vorführung von Identität, der Identität und Nicht-Identität. Zugleich ist dies eine Formel, die Bewegung vorführt. Weil wir werden ja ständig hin und her geworfen. Also das ist der nächste wichtige Punkt. Denn bei dialektischen Sätzen haben wir es nicht mit starren Definitionen zu tun. Dialektische Sätze zeichnen sich durch eine innere Dynamik aus. Denn im Vorstellen von Sein und Nichts bilden wir einmal eine Vorstellung des Identischseins des einen Satzmoment. Also ein Identischseins des einen Satzmoment mit dem anderen. Und einmal ein Nicht-Identischsein des einen Satzmoment mit dem anderen Satzmoment. Mal stellt es sich so dar, mal stellt es sich anders dar. Je nachdem, wie wir den Satz "Das Sein ist das Nichts" akzentuieren. Zwischen den beiden notwendigen und gleichfalls schlüssigen Argumentationsformen, nämlich dass sie identisch seien und dass sie nicht identisch seien, werden wir sozusagen hin und her geworfen. Wir sind von diesen beiden Möglichkeiten irritiert, die uns in Bezug auf den Fortgang des Bestimmens dann auch stören. Da dies unbefriedigend ist, stellt sich zwangsläufig die Frage ein, stimmt nun das eine, dass Sein und Nichts identisch sind, oder stimmt nun das andere, dass sie nicht identisch sind? Der Gang der Argumentation ist bei Hegel darum folgender. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Nichts ins Sein und das Nichts ins Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber ebenso ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt, untrennbar sind und jedes in sein Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in das andere. Das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat. Also das war das längere Zitat, das ist natürlich harter Tobak und deswegen gliedern wir das mal ganz langsam nochmal auf. Unsere Vorstellung vom reinen Sein ist in die von Nichts übergegangen und umgekehrt, wenn wir sagen, das reine Sein ist Bestimmungslosigkeit. Und wenn wir uns das Nichts vorstellen und sagen, das ist die Bestimmungslosigkeit, dann landen wir sowieso wieder beim Sein. Wir erfahren hierbei in elementarer Weise Bewegung. Und diese elementare Form des ständig Anderswerdens, des mal so, mal anders Seins, ist das Werden. Es ist eine höherstufige Vorstellung, die sich zwangsläufig einstellt, um sich dieses Irritiertsein vorzustellen. Es ist somit eine erste elementare Form der Reflexion, eine Reflexion an sich, wenn das Irritiertsein der möglichen Bestimmungen selbst in Betracht gezogen wird. Darum ist das Werden ein erster möglicher Bestimmungsversuch dieser elementaren Form von Bewegung. Das Werden ist die Kollektivbestimmung des Übergangs vom Sein zum Nichts und vom Nichts zum Sein. Bei der näheren Betrachtung des Werdens führt Hegel eine wichtige Unterscheidung ein, nämlich die von Getrenntsein und Unterschiedenheit. Sein und Nichts sind laut Hegel zwar absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar. Also auch schon bei diesem Aussagesatz, das ist genau der Punkt, wenn auf der einen Seite was passiert, passiert gleichzeitig auf der anderen Seite auch was. Im Gegensatz zur Trennung besagt der Ausdruck Unterschiedenheit, dass Verschiedenes aufeinander bezogen ist. Also das Sein ist auf das Nichts bezogen und das Nichts ist auf das Sein bezogen. Und zwar in der Bewegung vom Sein zum Nichts und vom Nichts zum Sein. Wir haben angefangen, zunächst mal alles zu negieren. Und wir werden sozusagen wieder auf unsere Füße zurückgeworfen, wenn wir jetzt meinen, wir hätten was absolut Bestimmungsloses, weil schon in diesem hätten wir nämlich vergessen, dass wir schon etwas getan haben, nämlich negiert. Und der Gegenstand, der Vorstellungsgegenstand führt uns dieses Vergessen selber vor. Der führt uns nämlich vor, dass sobald da was passiert, bewegt sich was. Nämlich sobald ich sage reines Sein, lande ich sofort beim Nichts. Sobald ich mir ein reines Nichts vorstelle und das als Vorstellungslosigkeit auch noch charakterisiere, lande ich beim Sein. Weil das Sein sollte ja die Vorstellungslosigkeit, also das, ja, die Vorstellung, die nichts vorstellt, sein. Und insofern ist auch das, was wir hier machen, nicht eine konstruktive Bestimmung, da kommt jetzt immer mal was dazu, sondern es reflektiert immer auf die eigenen Voraussetzungen, das, was man schon eigentlich schon getan hat. Beim Übergang von Sein und Nichts zum Ansicht des Werdens ist noch keine Unterscheidung der Bewegung vorhanden. Also es ist wurscht, ob ich jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein, weil die sind ja eh beide inhaltlich gleich. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob ich mich jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein bewege. Inhaltlich gesehen. Von der Form her schon. Ich kann einmal sagen, ich akzentuiere Sein und gehe zum Nichts über. Oder bin beim Nichts gelandet, sagen wir mal so. Oder ich akzentuiere das Nichts und bin beim Sein gelandet. Also wir erfahren, da dieses Hin- und Hergeworfenwerden, wenn wir uns das, wenn wir uns das reine Sein vorzustellen versuchen, landen wir sofort beim Nichts, das habe ich ja gerade aufgezeigt, und haben wir andererseits eine Vorstellung vom Nichts, so treffen wir auf dieselbe Bestimmungslosigkeit wie beim reinen Sein. Indem wir das reine Sein mit dem Nichts und umgekehrt in Bezug setzen, erfahren wir die Möglichkeit einer elementaren Bestimmung, nämlich überhaupt etwas in Bezug zu setzen. Das ist nämlich der Witz dran. Es ist immer schon was in Bezug gesetzt. Und das fixierte Denken denkt immer, jetzt bin ich beim Sein. Aber selbst schon bei so einem Aussagesatz zeigt sich, dass das immer schon eine Bezugsetzung ist. Das Sein ist schon ein Verhältnis. Man kann nicht hinter dieses Verhältnis zurück. Bei allen Verhältnissen hat man das, dass man in den Verhältnissen ist und nicht dahinter zurück kann. Also wir können jetzt auch unterscheiden innerhalb dieser Bewegung, ob wir jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein übergehen. Sobald wir wissen, wir haben eine Bezugsetzung, können wir auch sagen, in welche Richtung wir gehen. Von der einen Seite zur anderen oder von der anderen Seite zur einen. Also stellt sich ein Verhältnis immer schon dar als mindestens zwei Bezüge. Und den ersten, den jetzt vom und den einen Bezug, nämlich den vom Sein zum Nichts, den bezeichnet Hegel als Vergehen. Und den zweiten Bezug vom Nichts zum Sein, den bezeichnet Hegel als Entstehen. Und weiter bezeichnet dann Hegel diese zwei Bezugsrichtungen und Bezugssetzungen als Momente des Werdens. Momente können also sowohl Aspekte als auch zeitliche Einheiten sein, etwa Zeitpunkte. Als Aspekte bezeichnen die Momente Vergehen und Entstehen, laut Hegel, die Ungetrenntheit des Seins vom Nichts und vom Nichts zum Sein. Es schwingt aber auch noch eine weitere Wortbedeutung mit, die auf Dynamik verweist, analog der Mechanik, bei der man ja von Drehmomenten oder Antriebsmomenten spricht. Also Moment hat so einen Doppelcharakter von Aspekt und Bewegung. Dem Anderswerden oder dem Werden liegt eine elementare Zeitlichkeit zugrunde. Und es wird in dieser Dynamik eine Art elementarer Antrieb, eine erste basale Form des, wie Hegel das nennt, Trieb des Bestimmens oder man kann auch sagen Antrieb des Bestimmens erfahren. Die Momente treiben deshalb einmal vom Sein zum Nichts und das andere Mal vom Nichts zum Sein. Beim Vergehen wird das Sein als unmittelbar genommen und von ihm die Verbindung zum Nichts hergestellt. Also beim Vergehen sage ich, Sein ist jetzt das Unmittelbare und ich gehe zum Nichts. Beim Entstehen ist das Nichts das Unmittelbare und ich gehe zum Sein über. Also man darf sich jetzt nicht irritieren lassen von den Bezeichnungen. Entstehen und Vergehen, das klingt alles so organisch, sondern man muss das jetzt einfach mal als Bezüge sehen. Also einmal ist das Nichts die Bezogenheit zum reinen Sein und das andere Mal das Sein die Bezogenheit zum Nichts, das Vergehen. Das, was ich jetzt zunächst so unmittelbar nehme. Ja. Bisher habe ich noch gar nichts Mittelbares, weil ich sage, unmittelbar das und ist ein Bezug hierzu. Vermittlung wäre dann das Werden, also das auf beiden Seiten. Also das ganze Verhältnis ist eigentlich dann erst die Vermittlung. Ja, machen wir erstmal noch genau. Vergehen und Entstehen bezeichnen also zwei Bewegungsrichtungen dieser Bezugssetzungen. Wenn ich die Bezugssetzung jetzt als Bezugssetzung habe, also wenn ich jetzt sage, vom Sein zum Nichts der Bezug, das Sein unmittelbar nehme und den Bezug zum Nichts herstelle, habe ich mittelbar auch den Bezug wieder zum Sein. Schon hatten wir vorher, nämlich wir sind immer noch beim reinen Sein, das keine Bestimmungen hat, und wir sind immer noch beim Nichts. Also wir haben eine vermittelte Unmittelbarkeit sozusagen. Und wir haben, wie schon vorhin gesehen, wir können nicht hinter das Verhältnis, und das Verhältnis ist schon Vermittlung. Entstehen und Vergehen sind Möglichkeiten von Inbezugssetzungen mit unterschiedlicher Akzentsetzung, da einmal unmittelbar vom Sein ausgegangen wird und einmal unmittelbar vom Nichts. Entstehen und Vergehen sind insofern gegenteilige Richtungen. Das Werden bezeichnet dann ein Verhältnis aus zwei unterschiedlichen Bezugssetzungen. Oder man kann auch ganz allgemein sagen, es ist das Verhältnis von Bezügen. Das Werden ist in sich widersprüchlich, nämlich es ist zugleich Entstehen und Vergehen. Das Werden ist eine einfache Totalität. Der Begriff Totalität bezeichnet nicht einfach eine Summe von einzelnen Elementen. In unserem Fall wäre das Sein und Nichts und das halt zusammen gesummt, addiert. Sondern Totalität ist ein begriffenes, dynamisches Verhältnis von Beziehungen. Die Beziehungen sind dabei Beziehungen zwischen Extremen, auch in unserem Fall. Das Werden ist also Totalität und gleichzeitig Aufhebung von Sein und Nichts. Aufhebung meint zum einen Bewahren. Es bewahrt die beiden Extreme Sein und Nichts. aber es bewahrt auch ihren Unterschied. Aufhebung meint aber auch beseitigen. Es beseitigt die Unmittelbarkeit, den Schein als Unmittelbarkeit oder die Unmittelbarkeit als Schein, sondern es zeigt, dass drittens Sein, zum Beispiel bei uns jetzt Sein und Nichts immer schon miteinander vermittelt, in sich verschränkt sind, also ein dynamisches Gefüge darstellen mit widersprüchlichen Bewegungsrichtungen, nämlich Entstehen und Vergehen. Und deswegen ist das Werden sozusagen die höhere Stufe in dieser Aufhebung. Ohne dass jetzt den Widerspruch beseitigt hätte, der ist da drin auch aufgehoben. Mit dem Begreifen von sich widersprüchlich entwickelnden Verhältnissen lässt sich nicht nur Bewegung im Allgemeinen, sondern es lassen sich auch Zirkulationsprozesse begreifen, die sich nicht identisch reproduzieren. Insofern lässt sich Geschichte rekonstruieren und nachvollziehen. Aber rekonstruieren, nicht nacherzählen, das ist ein Unterschied. Man geht immer vom Gewordenen auf das Werden zurück. Zirkulationsprozesse, die sich nicht identisch reproduzieren, sind etwa wahre Geld-Kapital-Zirkulation, bei dem der Kreislaufprozess beständig seine Form wechseln muss. Der Warenkörper geht in Geldkörper über, dieser in Kapitalkörper und wieder zurück in Warenkörper und so weiter. Wir hatten das ja schon beim Fetischismus-Nachmittag. Und dabei werden die eigenen Voraussetzungen beständig revolutioniert. Das meint dieses Nicht-Identische. Das hebt auch immer die Voraussetzungen wieder auf. Der Kreislaufprozess ist kein in sich geschlossener, es taucht nicht immer wieder dasselbe auf, sondern er revolutioniert seine eigenen Voraussetzungen. Im alltäglichen Denken dagegen werden solche Prozesse auf ihre Resultate hin fixiert. Ihre Vermittlungen werden ausgeblendet. Das macht auch das Schwierige jetzt bei diesem Beispiel aus. Man klebt immer sofort am Sein oder man klebt sofort am Nichts. Die beständigen Umwälzungen der Voraussetzungen erscheinen im alltäglichen Denken als Naturgewalten, die über einen herbrechen. Man wird, jetzt auch selbst in diesem kleinen Beispiel, man wird ständig hin und her geworfen. Was stimmt denn jetzt nun? So. Eine dialektische Rekonstruktion solch katastrophischer Prozesse, also wie die nicht identische Reproduktion und Zirkulation. Entlarvt durch die Darstellung zugleich auch das alltägliche Denken als Ideologie. Darum ist die Darstellung, wie Marx sagt, zugleich Kritik. Eine solche Kritik verweist hinsichtlich des Inblicknehmens der Totalität der Verhältnisse darauf, dass wenn man bloß an den einzelnen Elementen oder Momenten des Gesamtzusammenhangs herumdoktert, aber nicht die Totalität aufhebt, sich zwar einzelne Inhalte und Bewegungsrichtungen ändern können, aber das Verhältnis dieser Verhältnisse letztendlich unangetastet bleibt. Somit ist das Begreifen von Verhältnissen, und das habe ich jetzt versucht im Kleinen aufzuzeigen, somit ist das Begreifen von Verhältnissen zugleich eine Kritik an Fixierungen und an Borniertheiten. In ihrer rationalen Gestalt, schreibt Marx, ist die Dialektik den Ideologen und ihren doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Gräuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist. Warum ist Dialektik kritisch und revolutionär, wie Marx behauptet? Sie ist kritisch und revolutionär, weil Verhältnisse können sich als solche verselbstständigen, können blind wirken oder sich automatisch, quasi automatisch entwickeln. Die gegenteiligen Momente bzw. die Extreme, die Gegensätze können sich als fixierte, sowie als voneinander getrennte darstellen. Sie setzen sich als verdinglicht oder personalisiert und treten einander als fremde Macht gegenüber. Bei einem Verhältnis von Verhältnissen, also Totalität, erscheint sehr oft das eine als das andere, quid pro quo hatten wir das ja auch schon beim Fetisch, beziehungsweise ein Teil erscheint als das Ganze. Solche Verkehrungen, die Ausgangspunkt für Ideologien sind, lässt sich im dialektischen Nachvollzug entlarven. Dialektik löst Fixierungen auf, überführt diese Fixierungen in ein dynamisches Verhältnis oder zeigt auf, dass die Fixierungen letztendlich Schein sind. Insgesamt ist Dialektik damit defetischisierend. Sie wirkt bornierten Vorstellungen gegen, beziehungsweise können sich diese aufbrechen lassen. Wir sahen ja schon, immanente Kritik kann gar nicht anders als eine dialektische sein. Und Dialektik kann andersrum wieder gar nicht anders als kritisch sein. Kritik und Dialektik bedingen sich gegenseitig. Immanente Kritik ist immer dialektische Kritik, sonst ist sie nicht. Wie auch Dialektik eine kritische Dialektik sein muss, sonst ist sie eine Halbheit oder konzeptive Ideologie, also eine Ideologie, wo ein Konzept dahinter steckt. Das muss jetzt kein bewusstes sein, aber das nach einem automatischen Programm abläuft. Da kommen wir jetzt zum Schluss. Fassen wir für die Diskussion des Vorgetragenen mal auf zwei Punkte zusammen und verallgemeinern sie zu einem Ausblick. Die dialektische Rekonstruktion und Darstellung ist zugleich Kritik der verschleiernden Funktionen der Kategorien menschlicher Praxis. Kategorien sind in diesem Fall so etwas wie Handlungsregeln. Dialektik löst immanent die Verflechtungen von gesellschaftlichen Bornierungen und die daraus entspringenden alltäglichen Vorstellungen, also die Alltagsreligion, auf. Sie kehrt im Idealfall Verselbstständigungen um, zeigt auf, dass sich hinter scheinbaren Trennungen und Getrenntheiten oder Fixierungen Vermittlungen abspielen, Vermittlungsprozesse stattfinden, indem die Dialektik bei denjenigen Sachverhalten, die sich als unmittelbar darstellen, auf die Voraussetzungen und auf die Bedingungen reflektiert und diese erforscht und ergründet, zeigt sie wieder auf, dass man es mit Vermittlungen zu tun hat und vor allem mit Verhältnissen. Immanente Kritik ist notwendigerweise immer auch Selbstkritik. Sie lässt sich vom Stoff, den sie sich aneignet und in dem sie sich bewegt, irritieren. Das heißt, sie muss permanent auf ihr eigenes Vorgehen reflektieren, dieses gegebenenfalls korrigieren. Insofern kann immanente Kritik nicht schon dasselbe sein wie eine starre, etwa sozialwissenschaftliche Methode, die man dem Stoff überstülpt. Sie geht zwar methodisch vor, muss aber immer ihre Methoden immer wieder gegenstandsadäquat ändern und prüfen und hat damit keine die Methode. Damit ist immanente Kritik, will sie nicht dogmatisch enden, permanente Selbstreflexion. Ja, damit lasse ich es mal bestehen. Ich glaube, es gibt genug Fragen und Stoff, wo man vielleicht noch an anderen Beispielen, vielleicht auch am wahren Geldverhältnis, einiges aufzeigen kann, was da das Verhältnis als Verhältnis meint. Okay, machen wir ein paar Minuten Pause.